bist du bei der Leitung. Falsche Verletzung, falsche Verletzung, drum. Such dir deine Freunde und sonst bist du bei der Leitung. Dann gehst du da raus, falsche Freunde gehen mit dir raus. Dann machen sie immer Granaten an. Zeig jetzt kein Plan, du kannst. Krieg sie nach deinem Freunden auf. Doch die Städte auf Grenzen auf. Falsche Freunde hast du genug. Falsche Freunde hast du betrunken. Such dir deine Freunde auf. Sonst bist du bei der Leitung. Falsche Freunde hast du genug. Falsche Freunde hast du betrunken. Such dir deine Freunde auf. Dann bist du bei der Leitung. Falsche Freunde, hast du genug? Falsche Freunde, hast du betrunken? Such dir deine Freunde aus, sonst bist du bei der Leitung. Falsche Freunde, hast du genug? Falsche Freunde, hast du betrunken? Such dir deine Freunde aus, sonst bist du bei der Leitung. Falsche Freunde, hast du genug?